Zum 5. Jahrestag der Wahl des verehrten Marschalls Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates fand am 11. April auf dem Platz vor dem Triumphbogen eine Tanzveranstaltung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes statt.